muss die iranische Opposition alle Hoffnungen aufgeben. Die Revolutionsgarden greifen hart durch. Die Pasdaran machen immer deutlicher, wer die Hauptstadt Teheran, die anderen großen Städte und auch das Land fest im Griff hat. Ich bin nun mit meinem Kollegen Ulrich Tilgner verbunden, der in den letzten Tagen immer wieder für den Deutschlandfunk über die Lage im Iran berichtet hat. Herr Tilgner, sind die Proteste in der vergangenen Nacht völlig zum Erliegen gekommen? Nein, es gab gestern Abend noch einige Allahu-Akbar-Rufe auf den Dächern. Aber auch das ist natürlich gefährlich. Daran besteht gar kein Zweifel. Denn wer auf sein Dach steigt und ruft tot dem Diktator, der weiß nicht, was der Nachbar oder jemand anders in der Straße dann damit macht, ob er nicht weitergeht und diese Meldung dann irgendwelchen Revolutionsfechtern in die Hand drückt. Also von da aus sind die Menschen sehr, sehr vorsichtig. Was auf der Straße gilt, dass die Repression stark zunimmt, gilt natürlich auch für den Alltag. Man weiß ja nicht, was passiert, wenn man mit Arbeitskollegen darüber redet, die man nicht wirklich einschätzen kann. Herr Tilgner, es waren oder sind wohl die heftigsten Unruhen, die Iran seit der Islamischen Revolution erlebt hat. Das System hat möglicherweise eine Nagelprobe überstanden. Wird es dadurch gestärkt? Nein, sicherlich nicht. Die Auseinandersetzung schwelt ja weiter. Die Auseinandersetzung geht ja durch das gesamte System. Das heißt, die Revolutionswächter sind natürlich nicht geeint, wenn sie gegen ihre eigenen Mitbürger auf die Straße gehen. Denn viele Menschen wissen, dass das kein Versuch ist, die Islamische Republik zu stürzen. Mir Hossein Mousavi war deren erster Ministerpräsident, der lange im Amt war. Er hat Iran durch den Krieg in den 80er Jahren geführt. Von da aus ist eigentlich an seiner Systemfestigkeit, um das mal so zu sagen, kein Zweifel aufgekommen. Das hat auch niemand gesagt. Niemand hat ihm vorgeworfen, dass er die Islamische Republik stürzen möchte. Und das ist das Problem, mit dem die Führung sich rumschlagen muss. Es gibt Geistliche, die rufen zu Schweigekundgebungen für Donnerstag auf, weil es die Toten gegeben hat. Es gibt Revolutionswächter, die nicht wirklich mitmachen. Die ersten Gerüchte kommen, dass einige Generäle zurückgetreten sind, dass man nicht mehr weiß, wo sie sind. Also das ganze System ist nach wie vor in Aufruhr. Und was ist mit dem angeblichen Sieger dieser Wahl, dem bisher und wohl auch in Zukunft amtierenden Präsidenten Mahmoud Ahmadinejad? Zeigt er Wirkung? Ist er vielleicht an seine Grenzen gestoßen? Wird er eine andere Politik verfolgen müssen? Nein, kaum. Er weiß ja, dass er große Probleme im Inland hat und er weiß, dass er auch große Probleme im Ausland hat. Man kann ja sehen, die Agitation gegen das Ausland, dass feindliche Mächte für den Aufruhr im Inneren verantwortlich gemacht werden, das wird ja nur sehr begrenzt ernst genommen, weil alle wissen, diese Bewegung kommt von innen. Es mag sein, dass einige kleine Grüppchen von außen gesteuert wurden, aber die große Mehrheit der Menschen, das sind ja Millionen im Iran, sind gegen diesen Wahlausgang, das weiß man, und das hat mit dem Ausland nichts zu tun. Vielleicht ist interessant, die Rhetorik geht gegen Großbritannien, Frankreich, Deutschland, aber die USA wird sehr, sehr vorsichtig behandelt. Der Außenminister hat die USA neulich nicht direkt angegriffen, als er alle Botschafter ins Außenministerium gebeten hat. Ja, das ist wirklich bemerkenswert. Wie ernst nehmen Sie denn die diplomatischen Geplänkel? Da wurden Botschafter einbestellt, da wurden Diplomaten ausgewiesen, iranische aus Großbritannien und britische aus dem Iran. Wie ernst ist das zu nehmen? Das ist auf der einen Seite ernst zu nehmen, gleichzeitig ist es aber auch Routine. Sie können sich vorstellen, der Kollege der BBC wurde ausgewiesen, aber genau in dem Moment, als ein zweiter BBC-Kollege einreiste. Sie können sehen, all das ist so dosiert, dass die Brücken nicht endgültig abgebrochen werden. Auch die Rhetorik ist ja etwas sehr Bekanntes. Die Demonstrationen gestern vor der britischen Botschaft wurden verboten. Es sollten ja Regimeanhänger auf die Straße gerufen werden zum Machtbeweis. Und dann hat das Innenministerium auf einmal gesagt, keine Demonstration und die Stadt blieb ruhig. Daran können Sie merken, dass man diese Agitation gegen das Ausland braucht, um im Inneren gerade den Leuten, die abgeschnitten sind, in den kleineren Städten, in den Dörfern, zu suggerieren, das Ausland macht mobil in Teheran. Aber im Iran selbst als Ganzen weiß man natürlich, die Menschen in Teheran wissen, das ist alles Agitation und das ist Rhetorik, um von den Problemen abzulenken. Herr Tilgner, eine letzte Frage. Rechnen Sie damit, dass viele Iraner ihr Heimatland in den nächsten Monaten verlassen, weil sie einfach genug haben? Ich gehe davon aus, dass es eine Ausreisewelle geben wird und es wird noch etwas anderes sein. Das Kapital wird aus dem Land gebracht. Das war ja schon bei der Wahl von Ahmadinejad so. Damals hat er darüber gelächelt. Aber diesmal kann es wirklich schwierig werden, wenn der Iran international isoliert wird, wenn die Wirtschaftssanktionen anziehen und wenn dann noch Dutzende von Milliarden, die jetzt in Teheran warten auf Investitionen, wenn die dann ins Ausland gebracht werden, dann wird es wirtschaftlich noch schwieriger, gerade weil der Ölpreis ja auch leicht zurückgeht. All das sind Bedingungen, die Ahmadinejad das Leben künftig schwer machen. Und das ist die Chance der Opposition. Denn die Auseinandersetzung wird weitergehen. Vielleicht nicht auf der Straße, aber die Leute, die jetzt protestiert haben, werden andere Wege suchen. Sie werden nicht aufgeben. Ulrich Tilgner im Gespräch mit dem Deutschlandfunk. Vielen Dank für diese Einschätzung und Informationen.